Erster Zelofehad hatte 5 Töchter. Ihre Namen waren Mala, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Sie kamen zu Mose. Zweiter, sie gingen zu Mose und Eliasa, dem Priester. Auch die Führer und das Volk waren da. Sie standen vor dem Zelt und sprachen. Dritter, unser Vater starb in der Wüste. Er war nicht in Korahs Gruppe. Diese Gruppe war gegen Gott. Unser Vater starb wegen seiner eigenen Sünde. Er hatte keine Söhne. Vierter, unser Vater hatte keinen Sohn. Soll sein Name vergessen werden? Gebt uns Land. Wir wollen Land wie die Brüder unseres Vaters. Fünfter, Mose fragte Gott nach dieser Sache. Sechster, Gott sprach zu Mose. Siebter, die Töchter Zelofehads haben Recht. Gib ihnen Land. Sie sollen das Land ihres Vaters bekommen. Achter, sage den Israeliten, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann soll seine Tochter das Land erben. Neunter, hat er keine Tochter, dann sollen seine Brüder das Land bekommen. Zehnter, hat er keine Brüder, dann sollen die Brüder seines Vaters das Land bekommen. Elfter, hatte sein Vater keine Brüder, dann soll der nächste Verwandte das Land bekommen. Das ist eine Regel für Israel. Gott hat es Mose gesagt. Zwölfter, Gott sprach zu Mose, geh auf das Abarim-Gebirge. Sieh das Land an. Ich gebe dieses Land den Israeliten. Dreizehnter, wenn du das Land gesehen hast, wirst du sterben. Dein Bruder Aaron ist auch gestorben. Vierzehnter, ihr habt mir nicht gehorcht. Das war in der Wüste Zin. Das Volk stritt. Ihr solltet mich ehren am Wasser. Das war das Wasser von Kades. 15. Mose sprach zu Gott, 16. Gott, du gibst allen Leben. Wähle einen Mann für das Volk. 17. Er soll das Volk führen. Das Volk soll nicht wie Schafe ohne Hirten sein. 18. Gott sprach zu Mose, nimm Josua, den Sohn Nuns. Er hat Gottes Geist. Lege deine Hand auf ihn. 19. Stelle ihn vor Eliasa, den Priester. Stelle ihn vor das ganze Volk. Mache ihn vor ihnen zum Führer. 20. Gib ihm einen Teil deiner Macht. Dann wird das Volk Israel ihm gehorchen. 21. Josua soll zu Eliasa, dem Priester, gehen. Eliasa soll Gott für ihn fragen. Nach Gottes Wort sollen sie gehen und kommen. Josua und alle Israeliten. 22. Mose tat, was Gott ihm sagte. Er nahm Josua. Er stellte ihn vor Eliasa, den Priester, und vor das ganze Volk. 23. Dann legte Mose seine Hände auf Josua. Er machte ihn zum Führer. Gott hatte es Mose gesagt.